Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Gott segne dieses Wort. Gottes Familie. In diesem Bibeltext hier aus dem Epheserbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, zu Gottes Familie zu gehören. Und Paulus uns hier schreibt, hier aus dem Epheserbrief, geht es nicht darum, gute Taten zu vollbringen oder irgendwelchen Ritualen zu verfolgen, ja, irgendwie Beschneidung oder irgendwelche Mechanismen, dass das irgendwie etwas zu tun hat, um Gott zu beeinflussen. Das ist falsch. Es geht hier darum zu verstehen, dass wir in Jesus Christus schon Teil Gottes Familie sind. Und Paulus versucht in den Ephesern das immer wieder zu schreiben und auch uns zu erinnern, dass wir Teil Gottes Familie sind. Und ich ermutige euch, geht mal rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 31 bis 35. Markus-Evangelium im Neuen Testament auch, Kapitel 3, 31 bis 35. Und lernt mal, was unser Jesus Christus selber zu sagen hat zu Gottes Familie. Ja, das ist wirklich ein wunderbarer Bibeltext. Und wir tun gut daran, unserem Jesus zu folgen und zu verstehen, dass wir Teil Gottes Familie sind. Alle, die wir uns unterordnen als reue Sünder, zu Jesus Christus kommen. Und darauf kommt es an. Und nichts anderes außer Jesus Christus hilft uns, eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen zu können und mit ihm einzugehen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir Teil deiner Familie sind, Gottes Familie. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, tagtäglich in der Bibel, und dass uns der Heilige Geist ins Herz spricht, was nun zu tun ist, wie, wann, was, wo. Und lass uns erinnern, dass du einen bestimmten Zeitrahmen hast, für jeden Menschen individuell auch. Und wir danken dir, dass wir Teil deiner Familie sind, lieber Herr Jesus, und für alles das, was du für uns am Kreuz getan hast, damit wir zu dir kommen können als reue Sünder und Teil deiner Familie sein können. Wir danken dir für dieses Geschenk und deinen Segen und deine Liebe. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.